Fleisch der Erde. Schwarz die Tropfen auf der Haut, getautes Etwas, Wärme meines Körpers. Unvorstellbar brennender Schmerz, kein Eis und auch kein Wasser. Haut, die sich löst, Blasen schlagen auf. Schlamm gleich Stein. Tödlicher Schlamm.